Hallo Leute, heute möchte ich mit euch über einen Charakter sprechen, der äußerst interessant ist, aber leider, zumindest bis jetzt, nur in den Büchern erscheint. Lady Steinherz. Doch bevor es losgeht, danke an alle Abonnenten, denkt bitte daran, euch für das Giveaway auf meiner Homepage einzutragen. Geht dazu einfach auf www.derschattenwolf.de und tragt euren YouTube-Benutzernamen in mein Gästebuch ein, zusammen mit eurem Lieblingshaus. Stellt auch sicher, dass ihr benachrichtigt werdet, sobald ich ein Video hochlade. Dazu einfach bei YouTube auf die Glocke neben dem Abonnement-Button klicken. Kommen wir nun zum heutigen Thema. Wer die Bücher noch nicht gelesen hat oder mit der Serie noch nicht so weit ist, Vorsicht, mögliche Spoiler in 3, 2, 1. Okay. Catelyn Stark ist die Tochter von Hoster Tully und Minisa Wendt. Ihre Geschwister sind Edmure und Lysa aus dem Hause Tully von Schnellwasser. Dort verbrachte sie ihre Kindheit mit ihrer Schwester Lysa und Peter Baelish, der als Mündel nach Schnellwasser kam. Dabei verliebte sich Lysa in Peter, Peter aber liebte Catelyn, die seine Liebe wiederum nicht erwiderte. So forderte Peter eines Tages Brandon Stark zu einem Duell heraus, nachdem dieser sich mit Catelyn verlobte. Natürlich hatte er keine Chance und atmet nur noch, weil Catelyn Brandon bat, ihn am Leben zu lassen. Daraufhin wurde Peter Baelish aus Schnellwasser verbannt. Catelyns Verlobung mit Brandon Stark musste aufgelöst werden, da dieser vom Irrenkönig Aerys II. Verbrannt wurde. Es folgte Roberts Rebellion und Eddard Stark nahm den Platz seines Bruders ein und sie heirateten aus Pflichtbewusstsein. Nach Roberts Rebellion entdeckte sie Ned sanftes Herz und eine starke Liebe begann zwischen ihnen zu erblühen. Sie liebte Eddard sogar noch, als er mit Jon Schnee im Arm wiederkam, den Ned als seinen unehelichen Bastardsohn ausgab. Obwohl Catelyn Stark eine starke, doch sehr liebevolle Frau war, konnte sie Jon nie akzeptieren, denn er erinnerte sie stets an Neds Untreue. Wie wir alle mittlerweile wissen, war das nicht der Fall, sondern ganz im Gegenteil. Eddard Stark ließ diese Lüge zum Schutz Johns am Leben, denn dieser ist in Wahrheit der Sohn seiner Schwester Lyanna Stark und Rhaegar Targaryen. Er versprach seiner sterbenden Schwester das Geheimnis zu hüten, da Robert Baratheon geschworen hatte, jeden Targaryen zu töten, somit auch Neds Neffen Jon. Eddard versprach Jon, alles über dessen Mutter bei ihrem Wiedertreffen zu erzählen, als Jon zur Nachtwache aufbrach. Dazu kam es nie und bis heute weiß Jon nichts über seine wahre Herkunft. Catelyn Stark gebar Eddard 5 Kinder, Robb, Sansa, Arya, Bran und Rickon, und brachte das angeschlagene Haus Stark wieder zur einstigen Stärke. So lebten sie meist glücklich auf Winterfell, bis Robert Ned zur Hand ernannte, nach Königsmund beorderte und die Ereignisse einleitete, die wir lieben und hassen gelernt haben. Im Laufe eben dieser Ereignisse handelte Catelyn Stark eine Passage für Robs Armee über eine Brücke aus, die von Walder Frey gehalten wurde. Dafür sollte Robb eine von Walders Tochtern heiraten. Er willigte ein, doch brach die Abmachung, verliebte sich in Talisa Maegar aus Volantis und heiratete sie stattdessen. Natürlich ist Walter Frey nicht erfreut und stattdessen soll Catelyns Bruder Edmure nun eine Frey heiraten. Es kommt zur Hochzeit, die später als die Rote Hochzeit bekannt ist. So kommt es leider dazu, dass der schwarze Walder Catelyns Kehle durchschneidet, nachdem Lothar Frey Robs Frau Talisa samt ungeborenen Kind absticht und Roose Bolton Robb selbst tötet. Nach einem Tag und einer Nacht wird Catelyn nackt in den eiskalten Fluss Trident geworfen und nach 3 Tagen von Numeria Arias freilaufenden Schattenwolf wieder herausgezogen. Daraufhin wird sie von der Bruderschaft ohne Banner entdeckt und mit der Macht des Herrn des Lichts wiedererweckt. Doch nur sehr wenig von Catelyn Stark hat überlebt. Einst eine gütige und gerechte Frau ist sie nunmehr eine von Rache erfüllter Zombie, meist stumm, da der tödliche Schnitt zu tief war. Die Haare zur Hälfte ausgefallen, zur anderen Hälfte alt und grau, eine Hautfarbe wie geronnene Milch und das Gesicht aufgedunsen mit Augen voller Hass. Ihre Kopf- und Gesichtshaut ist aufgerissen und vom schwarzen Blut überzogen, wo sie sich selbst zerkratzt hat. Ihre Stirn ist grün-grau gesprenkelt, mit Fäulnisflecken überzogen und das Fleisch hängt von ihren Augen bis zum Kinn in Fetzen herunter. Selbst den offenen Schädel kann man an manchen Stellen erkennen. Sie ist aber nicht gänzlich stumm und in der Lage, mit gebrochener, gequälter Stimme zu sprechen, wenn sie sich dabei den Hals fest zudrückt. Dabei entstehen keuchend röchelnde Laute. Von nun an soll sie in den Fluss landen als Lady Steinherz, schweigende Schwester, Mutter gnadenlos oder auch die Henkerin bekannt sein und führt die Bruderschaft ohne Banner zu ihrem Rachefeldzug gegen die Lannister an, samt deren Verbündeten und allen, die das Haus Stark verraten haben. So findet sie Peter und Mary Frey in Altsteinen, in den Flusslanden geht das Gerücht über eine verhüllte Frau rum und sie stößt auf die Gruppe von Brienne von Tarth. Als sie das Schwert Eidwarer bei Brienne sieht, deutet sie es als ein Zeichen der Loyalität den Lannistern gegenüber und somit will sie sie als Verräterin hinrichten und stellt sie vor die Wahl. Entweder tötet sie Jaime Lannister oder findet selbst den Tod. Als Brienne sich weigert, sollen sie alle gehängt werden und während Podrick bereits am Strick seinen Todeskampf aufführt, schreit Brienne ein Wort. Das ist dann das Letzte, was wir von Lady Steinherz wissen und wird hoffentlich im nächsten Band weitergeführt. Natürlich machen sich viele Fans Gedanken, wie es nun an mit ihr weitergeht und ob der Charakter es vom Buch in die Serie schafft. Was dabei interessant ist und sich auch langsam eine Theorie darum formt, ist die Frage, ob der Nachtkönig in der Lage ist, die wiedererweckten Charaktere zu beeinflussen. Da Lady Steinherz, wie der Name schon andeutet, mehr Zombie als Mensch ist, dennoch von Adel abstammt und den Norden repräsentierte, munkeln manche, dass der Nachtkönig sie zur Frau nehmen könnte. Manche meinen auch, dass Sansa Lady Steinherz in der Serie darstellen wird, aber das halte ich noch am unwahrscheinlichsten. Was meint ihr dazu? Schreibt es mir in die Kommentare, lasst ein Like da, teilt meine Videos und abonniert im besten Fall meinen Kanal, um immer auf dem Laufenden zu sein. In dem Sinne, bis bald und Valar Morghulis.